Okay. So. Erstmal, dann jetzt Pause. 5% ist die Wahrscheinlichkeit okay. schon. Wir können das ja weiter fortsetzen. Sonst stellt sich die Pause automatisch her und Leute gehen einfach. Ich bin natürlich jetzt also einfach eine Zigarettenpause. Ja, 5 Minuten. Ja. Ja. Wenn ich der Termin ist, dann ist der Termin. Ich kann das Fenster wieder aufsammeln. Ich habe wieder weggewünscht, das Rasen. Ach so, bei der Geschichte der Linken, wo ihr eben dieses Gespräch hattet, ne? Die Linke einst und jetzt und so. Ich denke, dass, also der späte Lukács hat sehr betont auch, diese Tageskämpfe ums Teewasser, wie es damals so schön in der Lenin-Zeit zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg hieß, der Kampf ums Teewasser, also diese ganz elementaren Kämpfe um Verkürzung des Arbeitstags, also 10-Stunden-Bill und überpo und Lohnerhöhung, also diese ökonomischen Kämpfe, die waren so beherrschend im 19. Jahrhundert vor allem, bis die 20. Jahrhundert in vielen Regionen das heute noch... gerade jetzt. Jetzt lass mich doch mal den Satz ausreden. Die waren so beherrschend, dass es uns heute so scheint, also ab Krahls Ära so scheint, als seien die überhaupt nicht revolutionär in dem Sinne, das Ganze, die Totalität zu kippen gewesen. Lukács betont aber zu Recht, der späte Lukács, den ich noch rückbringe, dass gerade... diese, und da würde ich ihm jetzt recht geben, gerade dass es nicht da ist, dass sozusagen auf eine utopische Weise, auf eine historisch gar nicht weiter mögliche und eher utopische noch Weise, oder ja, ich nenne es ja gern idealistischen Protokommunismus oder sowas, aber dass da auf eine spontane Weise in diesen Tageskämpfen, so wie die dann quasi überhöht worden sind oder sich missverstanden als direkte, auch in Kombination mit der Eroberung der politischen Macht und so weiter, in dieser staatssozialistischen, lassalianischen, jakobinistischen und so weiter Form, wie sie das anstrebten oder versuchten zu verwirklichen, dass sie da eben durchaus die damals möglichen Anläufe und Formen waren eines revolutionären Ansturms der Arbeiterklasse. Eine höhere Bewusstseinsform war nicht möglich und in den Kämpfen ums Teewasser und in den ökonomischen Kämpfen, ja, natürlich kam drauf an, wie, nicht ökonomistisch wie Lenin das in was tun, dann auch zu Recht abkanzelt, ja. Trade unionistisch sicherlich nicht, aber in diesen Kämpfen waren hier und da und auch in der langen Linie schon die Formen, die Bewusstseinsformen da, in der überhaupt sich Revolutionäre, da war gemeint in diesen Kämpfen und war auch, das waren die einzig möglichen Formen, sich überhaupt mal frei zu machen und dann meinen sie, dann haben sie schon, dann können sie schon vorstoßen in eine kommunistische Gesellschaftlichkeit. Und das muss man auch sehen. Es war nicht einfach trade-unionistisch alles so. Darauf wollte ich noch hinweisen. Mich auf den späten Lukács berufend. Und dann wurde das ausdifferenziert in dem Consumer Capitalism, nennen wir es mal so. Dann ist es wirklich nur noch Ökonomismus, wenn du überhaupt nicht die Revolution mehr denkst und meinst und so weiter. Da wird das dann gegeneinander gestellt, endgültig so. Das ist dann mal was anderes. Also wenn man das historisch in der Linie sieht, die revolutionäre Arbeiterbewegung. Erwarte jetzt keine Erwiderung. Sondern ich wollte sagen, dass ich das wunderbaren Text hier ausfinde, den ihr da rausgesucht habt, den wir da eben gelesen hatten. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt so schürzen kann, den Knoten oder so, und das nochmal schwierig, sondern fände es ganz gut, wir haben jetzt das andiskutiert, dass man sich den Text nochmal weiter diskutiert, in Grüppchen oder so, an anderem Ort, an einer Stelle. Und das mit der Emanzipationsdebatte, wie das Stichwort Krahls ist, das können wir jetzt erstmal mal anschneiden, diese Sache wieder im Reich, analytische Sozialpsychologie, diese Sache, dass Krahl sich in ziemlich einsamer Höhe damals auch um diese Sache im Kopf gemacht hat, zu jener Zeit, und dass das auch naiv ist auf eine Art, ausgerechnet Wilhelm Reich auf Wilhelm Reich sich zu beziehen, da weiß man heute mehr, da kennt man heute Fenichels Sachen und das ist also auch weiterentwickelt worden, diese Auffassung von einer historisch-materialistischen Psychoanalyse und so weiter. Das ist dann noch relativ krude, aber die Grundfrage, die libidinöse Ökonomie, wie es Freud selbst mal nennt, also Lust, Gewinn, Gebrauchswert und Bedürfnisse, das System der natürlichen Bedürfnisse, wie Hegel es nennt, das System der Bedürfnisse, was diese Formel benutzt, Marx bei der Kritik der politischen Ökonomie, vor allem in Grundrissen ständig von Hegel her, das zusammenzusehen und daraus eine revolutionäre Subjektivitäts- und Konstitutionstheorie zu entwickeln, die auch praktisch greifen kann bei dieser Vermittlung von den Kämpfen, ökonomischen Kämpfen, den politischen Kämpfen und den